Radgeschichten, ein Podcast über die Geschichte des Radfahrens in Berlin. Hallihallo, du hörst gerade Radgeschichten, meinen Podcast über die Geschichte des Fahrrads und des Radfahrens in Berlin. Der Podcast ist im Rahmen eines Projektseminars im Masterstudiengang Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik mit dem Schwerpunkt Technikgeschichte an der Technischen Universität Berlin entstanden. Allgemein geht es um die Rolle des Fahrrads in Berlin. Vor allem interessieren mich die Veränderungen der Radnutzung über die Epochen hinweg und die Einflüsse, die das Rad und seine NutzerInnen auf Berlin ausüben. Ich habe verschiedene Personen zu diesen Themen befragt und schlage einen Bogen von der Entwicklung des Fahrrads über seine Rolle im Deutschen Kaiserreich und der Weimarer Republik bis hin zur DDR und aktuellen Debatten um die Rolle des Fahrrads in der Großstadt Berlin. Im dritten Teil von Radgeschichten machen wir uns auf zu einem Besuch ins DDR-Museum. Dort treffen wir uns mit Sören Marotz, dem Ausstellungsleiter, und befragen ihn zur Rolle des Fahrrads in der DDR. Außerdem wollen wir wissen, welche Rolle der Radrennsport im Arbeiter- und Bauernstaat spielte und ob oder welche Rolle das Fahrrad beim sozialistischen Städtebau einnahm. Welche Bedeutung hatte denn das Fahrrad in der DDR, speziell in Berlin? Die DDR war ja ein Land, was eine wesentlich geringer ausgeprägte individuelle Mobilität, also beispielsweise Automobilität, hatte als die Bundesrepublik. Individuelle Mobilität ist aber auch das Fahrrad, was wesentlich stärker verbreitet war als Verkehrsmittel als in der späten Bundesrepublik der 70er und 80er Jahre. In der DDR mussten sie auf ein Auto in den 1980er Jahren 12 Jahre, 13 Jahre bis zu 16 und 20 Jahren warten, je nach Typ. Der Trabant, den gab es etwas schneller, den Lada etwas später. Sie hatten aber, was Mobilität und der individuelle Mobilität angeht, durchaus die Möglichkeit, ein Motorrad oder ein Moped direkt im Laden zu kaufen und natürlich auch Fahrräder, die es dauerhaft im Angebot gab, im Laden selbst zu kaufen und auch mit nach Hause zu nehmen. Damit war der Grundstock gegeben, individuell zur Arbeit, zum Kindergarten, zu den eigenen Wünschen hinzufahren, und das wurde natürlich auch reichlich genutzt. Insgesamt muss man natürlich sagen, im Vergleich zu heute war die Verkehrsdichte wesentlich geringer gewesen, sodass die Fragen der Sicherheit gar nicht so sehr auf der Tagesordnung standen, die Frage nach Radwegen weniger auf der Tagesordnung stand, sondern mehr man das Fahrrad auch im Alltäglichen genutzt hat, wo man heute überlegt, kann ich mich dort überhaupt hintrauen, weil der Verkehr dicht ist, weil die Luft schlecht ist. Die Luft war schlecht in der DDR, völlig klar, aber im Wesentlichen durch die Braunkohleheizung und durch die Braunkohleverstromung hatten wir eine schwefeldioxidbelastete Luft, aber die Abgasproblematik, beziehungsweise wie man heute sagen würde, die Feinstaubproblematik war dort nicht so wahrgenommen worden und er bezog sich auf das Zweitaktabgas der Trabis und Wartburgs. Sie fragten nach der allgemeinen Bedeutung des Fahrrads in der DDR und vielleicht auch ein bisschen unter dem Aspekt ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr. Der war natürlich viel stärker ausgeprägt als beispielsweise in der Bundesrepublik. DDR und Bundesrepublik zu vergleichen, ist ja ein absolut naheliegender Vergleich. Und wer natürlich den ÖPNV benutzte, fuhr nicht mit dem Fahrrad. Wie ich schon sagte, aber ist die Fahrradmobilität in den 70er, 80ern wesentlich stärker verbreitet gewesen als in der Bundesrepublik. Es gab aber auch spezielle Fahrräder, die Klappräder, die sogenannten, die es ermöglicht haben, das Fahrrad dann auch mit ins Auto zu nehmen, was weniger für den Urlaub wichtig war, sondern mehr für die Datsche zum Beispiel. Die Datsche ist das Wochenendgrundstück mit Gartenhaus, man könnte vielleicht auch Schrebergarten dazu sagen, mit Laube. Und da war natürlich das Klapprad super, weil man konnte es im Kofferraum legen und dann entsprechend hin und her transportieren. Und auf die einzelnen Fahrradtypen werden wir vielleicht in Folge noch eingehen. Sie hatten speziell nach Berlin gefragt. Da muss man natürlich sagen, dass Ost-Berlin, die Hauptstadt der DDR, ein relativ längliches Konstrukt war, also in der längsten Ausdehnung wahrscheinlich 25 Kilometer hatte, was dann keine Fahrradentfernung mehr war. Denn man muss generell sagen, die Fahrradentfernung in der DDR waren kürzer, als man sie heute war. Man fuhr nicht 10 Kilometer zur Arbeit, das war nicht üblich. Dann nahm man den ÖPNV oder das eigene Auto. Man fuhr kürzere Strecken, was ein bisschen auch daran liegt, dass die Technik ja gar nicht so ausgereift war, Fahrräder wesentlich wartungsintensiver waren und Schaltungen einen Verbreitungsgrad von vielleicht 5% oder 3-5% hatten. Das ist geschätzt. Bei Weitem eben nicht so wie heute, wo fast jedes Fahrrad irgendeine Schaltung hat und man sich sozusagen verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen bewegen kann. Durch die längliche Struktur Berlins, Ostberlins, davon spreche ich gerade, war das Fahrrad jetzt nicht das dominierende Verkehrsmittel wie in anderen Städten. Dessau ist die Fahrradstadt der DDR gewesen. Warum? Erstmal ist Dessau wesentlich kleiner mit 108.000 maximal Einwohnern in den 80er Jahren als Ostberlin. Und Dessau ist eine Industriestadt fast an der Elbe, aber an der Mulde gelegen, im heutigen Sachsen-Anhalt. Und war als eine der Städte bekannt, die sozialistische Stadt genannt wurden. Ich zögere etwas mit der Aussage, weil man eigentlich dazu Hoyerswerda zählt und Schwedt an der Oder und vielleicht noch Halle-Neustadt. Dessau wäre dann die dritte oder je nach Zählung die vierte sozialistische Stadt, die nach den sozialistischen Stadtbaugrundsätzen errichtet wurde. Dessau war im Zweiten Weltkrieg sehr stark zerstört worden, ist dann wieder aufgebaut worden. Und bei diesem Wiederaufbau hat man eine Fahrradinfrastruktur, also wir sprechen über Fahrradampeln und Radwege in erster Linie, mit eingeplant. Bedingt durch den hohen Grad der Industrialisierung dort gab es also viele Betriebe, die einen großen Pendlerverkehr verursacht haben in Dessau. Und von daher durch den Neubau der Stadt zum einen, durch den hohen Bedarf an Arbeitskräften, die also täglich Pendelentfernung zurückzulegen hat, durch die Ebene. Wir sind also im Flachland und nicht im Gebirge. Die Frage der Gangschaltung, Problem der Gangschaltung hatte ich gerade schon erläutert, sind in meinen Augen die drei wesentlichen Faktoren, vielleicht noch die relativ geringen Gesamtentfernungen, die dazu geführt haben, dass Dessau sozusagen die Fahrradstadt der DDR war, wobei man das die ein bisschen einschränken muss. Es war nicht so dominant, wie vielleicht Münster heute als Fahrradstadt der Bundesrepublik genannt wird, der alten Bundesrepublik, sage ich mal. Das muss man ein Stück weit einschränken. Interessant ist auch, dass es dort keinen wirklichen Universitätskontext gegeben hat. Es gab die Fachhochschule am Bauhaus für Gestaltung, die war aber nicht dominant für Dessau, sondern für den Fahrradverkehr war in erster Linie tatsächlich die Fahrradinfrastruktur das Entscheidende gewesen und die entsprechend die Betriebe vom Zementanlagenbau bis zum Kühlwagenbau, könnte ich Ihnen jetzt noch viele andere aufzählen, die jetzt aber nun für den Fahrradverkehr nicht spezifisch sind. Interessanterweise hat es keinen Hersteller in Dessau gegeben. Das wäre aber vielleicht eine Ihrer späteren Fragen noch, was es für Hersteller gegeben hat. Jetzt setze ich mal einen Punkt an der Stelle. Sie haben ja schon ein bisschen auch über die Rolle des Fahrrads gerade gesprochen, als Transportmittel auf dem Weg zur Arbeit, als Mobilitätszugewinn am Wochenende in der Datsche. In der BRD gibt es über die Zeit so von den Nachkriegsjahren bis in die 80er Jahre so einen Wandel, wo die Nutzung des Fahrrads sich von einem Transportmittel zu einem Konsumgut verändert. Wie war das denn in der DDR? Diese Entwicklung gibt es im Grundsatz natürlich auch in der DDR, wenngleich wesentlich zeitlich verzögert, also mindestens eine Dekade und im wesentlich schwächerem Maß. Das Fahrrad hat bis zum Ende der DDR, also bis 1989, hier müsste man es eigentlich konkret machen, ich sag mal bis zum Frühjahr 1990, die dominierende Rolle im Bereich individuelle Mobilität gespielt. Neben dem ÖPNV, den es natürlich auch nicht auch gab, sondern der im Bereich der allgemeinen Mobilität da wichtig war. Trotzdem gab es in den 80er Jahren mit dem zunehmenden Einkommen mehr und mehr den Individualverkehr mit dem Auto. Sobald man sich's leisten konnte, fuhr man natürlich lieber Auto. Es war nicht so, dass man Fahrrad gefahren ist, weil man gern Fahrrad fahren wollte, sondern man ist Fahrrad gefahren, weil ein Fahrrad permanent verfügbar war in den Läden, weil Fahrräder relativ preiswert waren und dementsprechend präsent waren. Ein wichtiger Aspekt kommt noch dazu, der Fahrradnutzung im Kinder- und Jugendalter. Da war es das, bis man 15 war, das ausschließliche Verkehrsmittel. Erst mit 15 konnte man seinen Mopedschein machen oder schon mit 15, je nachdem, wie man das betrachtet. Und da fing die Ablösung an ins Jugendalter. Da führte das Fahrrad durch das Moped. Mit 16 konnte man ein Motorrad fahren mit 150 Kubikzentimeter und mit 18 dann Motorräder ohne Hubraumbeschränkung, ohne Leistungsbeschränkung. Hubraum war auf 250 Kubik dadurch beschränkt, weil es keine größeren Maschinen verfügbar gab am Markt. Das ist für die Mobilität, zumindest bis zum Alter von 18, wichtig, weil darüber hinaus natürlich das Auto von Interesse war ab 18 Jahren und da man ja entsprechende Wartezeiten hatte. Ich hatte vorhin einschränkend gesagt, dass man die Mobilität oder die Dominanz des Fahrrades bis zum Frühjahr 1990 datieren kann, ziemlich exakt. Der Grund ist relativ banal. Das ist natürlich zum einen die Maueröffnung am 9.11. und zum anderen, dass man im Frühjahr mit den Wahlen, die es am 18. März 1990 gegeben hat, schon ungefähr absehen konnte, wohin der Weg der deutschen Einheit geht. Und auch wenn noch keine D-Mark verfügbar war, die war erst im Rahmen der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion ab 1. Juli 1990 verfügbar, wusste man doch schon, wohin der Hase läuft. Und jeder hatte seine fast wertloses Ostgeld in wertvolle D-Mark umgetauscht zu Kursen von 1:5 bis 1:10 und hatte dann sich einen gebrauchten Schrottgolf, sage ich jetzt mal aus heutiger Sicht, einen Golf 1 mit vielen Rostlöchern gekauft, sich für 5000 Mark beispielsweise, und hatte sich einen Kullerkeks gefreut. Ein Jahr später war die Karre auf dem Schrott durchgerostet, völlig fertig. Das soll heißen, der Ostbürger wusste einfach noch nicht, zu differenzieren zwischen guten und schlechten Westwagen. Fahrräder spielen da weder im Gebrauchtkauf natürlich überhaupt keine Rolle, aber die Schrottwagen aus dem Westen lösten das Fahrrad in der DDR damit ab Frühjahr 1990 circa ab. Spätestens ab 1. Juli 1990 war ja dann die Wirtschaftswährungs- und Sozialunion gültig und damit die Westmark verfügbar. Und dann war das Letzte, was man gekauft hatte, ein neues Fahrrad, sondern alles mögliche andere stand im Vordergrund. Sie hatten ja Fahrräder in der DDR auch schon thematisiert als immer verfügbar, relativ preisgünstig. Wer hat denn in der DDR überhaupt Fahrräder hergestellt? Und hat sich die Situation mit dem Bau der Mauer da noch verschärft, was Materialknappheiten und so weiter angeht? Ja, das ist eine ganz wichtige und interessante Frage. In der DDR der Nachkriegszeit existierten natürlich die Vorkriegshersteller weiter und haben produziert. Für die späten Jahre sind eigentlich nur zwei Hersteller von Relevanz. Das ist zum einen die MIFA-Werke in Sangerhausen. MIFA heißt Mitteldeutsche Fahrradwerke, die es natürlich auch schon vor der DDR gegeben hat, die aber in der DDR das dominierende Werk zusammen mit den Diamant-Fahrradwerken gewesen waren. Ich könnte jetzt nicht aus dem Kopf sagen, wer die höheren Produktionszahlen hatte. MIFA war bekannt für Kinderfahrräder, für Klappräder, für einfache, heute würde man sagen Tourenräder, ich würde mal sagen Alltagsräder ist vielleicht der bessere Begriff, weil sie mit nicht für Fahrradtouren im heutigen Sinn genutzt wurden. Und Diamant stand eher für die erwachsenen Herren- und Damenfahrräder und auch für sportliche Räder, Rennräder, sogenannte Sporträder gab es auch. Die zeichneten sich durch zwei Felgenbremsen und eine Dreigangschaltung serienmäßig aus. Übrigens mein Weihnachtsgeschenk irgendwann mit 80er Jahren, wo ich Sie können sich nicht vorstellen, wie ich über beide Gesichter gestrahlt habe, als ich dieses Rad, Kostenpunkt 550 Mark circa, zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Das war schon ein Stolz, so lange, bis es mir 1994 in der Schönhauser Allee in Berlin geklaut wurde. Fahrradhersteller. Die MIFA-Werke in Sangerhausen gibt es auch noch, inzwischen mehrfach insolvent und wieder reaktiviert wurden, heißen meines Wissens heute Sachsenring oder firmieren unter dem Label Sachsenring, weil der Investor, der es gekauft hat, die Marke Sachsenring innehat. Das Konzept heute ist ganz interessant. Es ist ja nur noch ein Zusammenbau von Komponenten, anders als es früher gewesen ist, wo die Fertigungstiefe wesentlich höher war, nicht bei 100% gelegen hat. Sie haben auf die Zulieferungen, die natürlich auch aus Westberlin kamen, solange die Mauer noch offen war, auf die Zulieferungen schon angesprochen. Die gab es natürlich auch, aber die Fertigungstiefe war extrem hoch. Heute ist es ein Zusammenbau, sodass man individuell auf den Markt reagieren kann, je nachdem, was für Fahrräder gefragt sind, wird zugekauft und eigentlich nur am Band entmontiert und zum Kunden ausgeliefert. Diamant hatte sich meines Wissens nach der Wende noch eine Weile als Edelmarke gehalten. Ich kann Ihnen jetzt aber nicht wirklich sagen, wie der aktuelle Stand ist, ob es die Marke Diamant als Fahrradmarke noch gibt. Das waren aber die wesentlichen Hersteller, die es in der DDR gegeben hat. Eine Sache ist noch interessant, nämlich die die Sonderformen des Fahrrads. Es gab in der DDR auch ein Tandem, das ist von Diamant produziert worden, ist höchst selten gefahren worden. Schon allein deshalb, weil die Felgen, die Aluminiumfelgen, die es gab, nicht nach heutigem Verständnis Hohlkammerfelgen waren, sondern die normalen, das heißt wesentlich zu instabil, um das Ding dauerhaft betreiben zu können. Sie dürfen nicht vergessen, die Straßenqualität in der DDR war wesentlich schlechter als in der heutigen Bundesrepublik. Von daher war so ein Tandem nicht wirklich geeignet, außer um damit im Straßengraben zu landen. Es gab natürlich verschiedene Formen von Kinderfahrrädern, darüber hatte ich schon kurz über die Nutzung gesprochen. Es gab aber auch eine kleine Selbstbauszene im Fahrradbereich. Die ist nicht so tief und nicht so innovativ gewesen, wie sie in der Bundesrepublik zum Beispiel mit der Liegeradszene vertreten war. Da gab es spätestens in den 80er Jahren eine sehr vernetzte Szene, die sich auch über Zeitschriften auf dem Laufenden gehalten hat und sehr individuelle Modelle entwickelt hat, oft bis zur Serienreife, sodass wir in den 90er Jahren in der Bundesrepublik über 100 Liegeradmodelle am Markt hatten, die aber im Wesentlichen von sehr kleinen Manufakturen hergestellt wurden. In der DDR gab es den individuellen Bau eines Fahrrades durchaus. Es gab dafür eine Zeitschrift, nicht für den Fahrradbau, sondern für die Selbstbau, die hieß Praktik und hat durchaus auch Anleitungen geliefert, wie man Fahrräder selbst bauen kann. Nicht, weil man sie im Laden nicht bekommen hat oder weil sie zu schlecht waren, sondern um sich eine gewisse individuelle Note zu ermöglichen, also zum Beispiel auch ein Liegerad selbst zu bauen, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Die Voraussetzungen, ein Fahrrad selbst zu bauen, waren in der DDR insgesamt relativ gut, weil Handwerker ein sehr kostbares Gut waren und man dementsprechend geneigt war, eine eigene Werkstatt zur Verfügung zu haben im Keller und sei es im Keller der Neubauwohnung, wo man den 2 Quadratmeter Lattenverschlag mit Werkzeugkoffern und Schraubenzieherhaltern garniert hat und in der Ecke noch das Schweißgerät stehen hatte, wo man dann den Baustahl, den man sich von der BHG, der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft, besorgt hatte, in einen Fahrradrahmen der eigenen Prägung ummünzen konnte. Es gab meines Wissens auch einen Export in die Bundesrepublik an Fahrrädern, die natürlich nicht unter dem Markennamen Diamant oder MIFA verkauft wurden. Ich bin mir nicht sicher, ob es über die großen Versender wie Quelle, Otto und Neckermann geschehen ist. Und die hatten dann, wenn, dann auch andere Handelsnamen gehabt. Aber die DDR hat bei vielen Konsumgütern ja versucht, auch im Westen damit Fuß zu fassen, beziehungsweise sie im Niedrigpreissegment, bleiben wir bei der deutschen Version, zu vermarkten. Mit den Diamanträdern sind wir ja schon so ein bisschen auch auf sportlichere Modelle zu sprechen gekommen. Vor dem Ersten Weltkrieg und auch in der Zwischenkriegszeit spielen zum Beispiel Radrennen ganz wichtige Rolle für den Radsport. Das nimmt nach dem Zweiten Weltkrieg ab. Welche Bedeutung hatte denn in der DDR Rennradsport? Und gibt es Orte in Berlin, wo man sowas noch sehen kann, die dann so ein Denkmal dafür sind? Ja, ich glaube, Radrennsport ist der bessere Begriff. Es spielte in der DDR eine eminent große Rolle. Und zwar ganz konkret in der Friedensfahrt. Und da werde ich Sie gern nochmal einladen in unsere Sonderausstellung, die aktuell läuft, die ich vorhin vergessen hatte, Ihnen zu zeigen. Denn da geht es, das Thema ist Friedensstaat DDR, Anspruch und Wirklichkeit. Da haben wir anhand von 26 Vitrinen das Thema Frieden in der DDR durchdekliniert. Und eine Vitrine ist die auch der Friedensfahrt gewidmet, die in der DDR die Bedeutung hatte, wie heute die Tour de France sie hat. Das ist nicht zu unterschätzen, weil sie war medial omnipräsent, während sie stattfand. Es war in der Regel eine Dreiländerfahrt zwischen der DDR, der Tschechoslowakei, also der damaligen CSSR, und der Volksrepublik Polen. Polen war es teilweise etwas schwierig, weil wir ab 1981 Kriegsrecht dort hatten, durch die Solidarność-Bewegung bedingt. Aber im Wesentlichen war diese Friedensfahrt eine Dreiländerfahrt und hatte natürlich viele Helden produziert. Helden jetzt nicht im Sinne von Fahrradmarken, das hatte sich der Radrennsport konzentrierte sich damals viel mehr auf die Menschen, denn auf die Technik. Das ist ja heute immer noch so, dass die Menschen im Vordergrund stehen, während bei Autorennen ja immer die Frage ist, war es der Mensch oder war es die Technik, die zum Sieg geführt haben. Und da ist natürlich ein Name omnipräsent, das ist Tefe Schur. Gustav Adolf Schur mit vollem Namen, genannt Tefe Schur, lebt auch heute noch, ist für die Linke politisch aktiv heute und war das Rennsportidol der 60er Jahre gewesen, der praktisch alles abgeräumt hat, was es zu gewinnen gab und es auch geschafft hat, ein Volksheld zu werden, ähnlich wie Sigmund Jähn, der erste Kosmonaut der DDR und auch einzige Kosmonaut der DDR, muss man anmerkend sagen, ihren ähnlichen Volksheld dargestellt hat, in einer gewissen Art von Bescheidenheit auch, die ihn sehr sympathisch gemacht hat. Für die 80er Jahre ist wichtig, dass dann eine neue Generation von Friedensfahrthelden, um bei dem Begriff zu bleiben, auftaucht. Dazu wären Olaf Ludwig zu nennen, Uwe Ampler, Falk Boden und Uwe Raab. Das sind die wesentlichen Fahrer der 80er Jahre. Herausstechend ist dabei Olaf Ludwig, weil er es geschafft hat, auch in der neuen Bundesrepublik, beziehungsweise im neuen Deutschland, wie man so schön sagt, Fuß zu fassen und bei den großen Rennen als Profifahrer erfolgreich zu sein. Fragen Sie mich jetzt nicht, in welchem Team er gefahren ist. Ich glaube in den großen Teams und ich glaube bei Telekom. Und bis Mitte der 90er Jahre erfolgreich die großen Rennen mitgefahren ist, eigentlich nicht die Tour de France meines Wissens, aber auch in der Bundesrepublik gibt es ja große Rennen, wo man, wenn man dort gewinnt, davon durchaus leben kann über die Werbeverträge. Deshalb der Name Olaf Ludwig. Die Friedensfahrt diente natürlich, wie der Name schon sagt, der Förderung des Friedens, ein Begriff, der in der DDR immer präsent war, weil die DDR sich ja als Friedensstaat selbst bezeichnet hat. Ob sie einer war, ist was einmal jetzt dahingestellt, was es zum Thema Fahrrad oder vom Thema Fahrrad so weit wegführt. Wenn Sie die sportliche Frage ansprechen, muss man natürlich auch die Nachwuchsförderung sehen, die in der DDR ja ein System hatte, was wesentlich feiner und strukturierter gegliedert war als in der alten Bundesrepublik und natürlich auch im Fahrradsport gegriffen hat. Was die Talentförderung angeht, was die Kinder- und Jugendsportschulen angeht, aber was natürlich auch individuelle, unorganisierte oder auf Dorffestcharakter basierten Fahrradrennen angeht, die gab es natürlich auch. Auch da war natürlich ein gewisser organisatorischer Charakter da, was zum Beispiel von der Nationalen Front organisiert wurde, dem Zusammenschluss der Parteien und Massenorganisationen, den es in der DDR gegeben hat, was dazu führen konnte, was jetzt plaudere ich aus dem eigenen Nähkästchen, dass beim Dorffest Rosenthaler Herbst hier in Berlin, wir sind ja beim Thema Berlin, Rosenthal ein Ortsteil von Pankow, auch heute noch, beim Rosenthaler Herbst ein regelmäßiges Radrennen stattfand, in verschiedenen Altersklassen auch, wenn ich mich recht entsinne. Und ich habe einmal den ersten und einmal den dritten gemacht, immerhin. Und da waren aber auch alle Ligen von Rädern mit Schaltung bis zum Klapprad unterwegs gewesen und es hat natürlich eher unterhaltenden Charakter gehabt, denn den Charakter einer Sportförderung oder ähnliches. Alles andere an Sportarten, wir haben jetzt über die Friedensfahrt, also ein Straßenrundrennen gesprochen, gab es natürlich entsprechend auch, hatte aber nicht diese überragende Bedeutung wie die Friedensfahrt, die natürlich auch sehr, sehr stark gefördert wurde. Das heißt, wer Friedensfahrer war, hat zwar formal einen Arbeitsvertrag mit einem Betrieb, wo dann irgendetwas drauf stand auf dem Arbeitsvertrag, wie Elektromechaniker, Maler, was auch immer. De facto haben die aber nicht mehr gearbeitet, sondern haben nur noch trainiert und sind nur noch für symbolische Anlässe in die Betriebe gekommen und haben im Sommer vielleicht 14 Tage mal gearbeitet, echt am Band oder am Stück, um nicht gänzlich die Bindung zur Bevölkerung zu verlieren. Gibt es denn in Berlin noch so Orte, Gebäude, die so Radsportgeschichte erzählen? Das hatte ich gerade vergessen noch zu erwähnen. Ja, gibt es. Das ist natürlich in erster Linie die sogenannte Radrennbahn in Weißensee, die bis vor wenigen Jahren, ich kenne den aktuellen Zustand, nicht praktisch noch so erhalten war, wie sie zu DDR-Zeiten stand. Die Radrennbahn selbst hat, wie der Name schon sagt, für Rundrennen gedient, ist aber bekannt geworden durch das Konzert von Bruce Springsteen 1988 im Juli, der dort das größte Konzert seiner Karriere feiern durfte, in Ost-Berlin wohlgemerkt. Wir reden über einen US-amerikanischen Rockstar, der von der DDR, konkret von der FDJ, eingekauft wurde, um den Druck vom Kessel zu lassen, sage ich mal, also den Leuten das zu bieten, was sie eigentlich wollten. Und hatte dann über 160.000 verkaufte Karten, aber es sind halt mehr Leute reingekommen, weil die Zäune überklettert haben, schlicht einfach. Man schätzt um die 200.000 Leute. Er sagt, es war sein meistbesuchtes Konzert, glaube ich gern. Das fand in der Radrennbahn, auf dem Gelände der Radrennbahn stand. Und Sie können sich bei 200.000 Leuten schon vorstellen, dass es ein großes Areal war, was nicht allein den Wettkämpfen gedient hat, sondern natürlich auch dem Training gedient hat auf verschiedenen Rundkursen. Ich glaube mich zu erinnern, dass es Radrennen auch in der Werner-Seelenbinder-Halle gegeben hat, die im Bereich des S-Bahnhofs Landsberger Allee gelegen hat, nach der Wende aber abgerissen wurde. Also der damalige S-Bahnhof Linienallee war das gewesen und die der zentrale Sportveranstaltungsort in Berlin gewesen ist. Wir reden ja im Kern über Berlin und von daher würde ich die Werner-Seelenbinder-Halle hier durchaus noch mit dazu nehmen. Ansonsten haben solche Veranstaltungen wie das sogenannte Sechstagerennen, heißt das meines Wissens, in Berlin nicht so eine hohe Bedeutung gehabt, sondern die Friedensfahrt, wie ich schon erwähnt habe, die ja auf den öffentlichen Straßen stattgefunden hat und nur einen Zieleinlauf in einem Stadion hatte oder auf einer Prachtstraße, sage ich mal, hatte die viel höhere Bedeutung gehabt, weil da sich nämlich auch die Leute an der Strecke aufstellen konnten, an den Dörfern, und das taten die auch. Und zwar nicht, weil sie dahin gezwungen wurden, sondern sogar ganz freiwillig, weil das echte Idole waren, die man jenseits jeglicher politischer Einstellung verehrt hat, kann man schon sagen. Es ging ja thematisch auch schon so ein bisschen um Stadtplanung. Sie hatten da Dessau als Paradebeispiel für Rücksichtnahme auf Fahrradfahrende im öffentlichen Verkehr genannt. Wie war das denn in Berlin? Also wurde da bei der Stadtplanung auf die Bedürfnisse von Radfahrenden geachtet? Wenn ja, wie? Und wenn nein, vielleicht warum nicht? Bei der Stadtplanung stand eine Prämisse im Vordergrund. Das war der ÖPNV, ganz klar. Wenn man jetzt die Erschließung der großen Neubaugebiete sieht, wie Marzahn zum Beispiel, dann sieht man auch heute noch, dass die Bahntrassen, und wir reden von Straßenbahn in dem Moment, die primären Schneisen gewesen sind. Die sekundären Schneisen waren die Straßen für den Automobilverkehr. Und erst dann hatte man über Fußgänger bzw. über Radfahrer nachgedacht. Das ist in allen Städten so gewesen, vielleicht mit der kleinen Ausnahme Dessau, die ich schon beschrieben hatte. Und war natürlich auch in Berlin nicht anders. Es gab trotzdem Radwege, die oft kombinierte Radfußwege gewesen waren, um einerseits die Verkehrssicherheit für die Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, so wie es heute ja auch der Fall ist, und natürlich auch den knappen Straßenraum zu entlasten. Knapp sage ich deshalb, weil die Qualität relativ schlecht war und wir im Wesentlichen das Straßennetz in der DDR nicht erweitert wurde, sondern man im Wesentlichen mit dem System gearbeitet hat, wie es vor 1945 schon existiert hat, was immer nur punktuell erweitert wurde. Man sieht es sehr schön am Autobahnbau, der natürlich fürs Fahrrad keine Rolle spielt, keine Frage, aber das System von aus den 30er Jahren in der NS-Zeit angelegt, übernommen wurde und nur durch die Transitstrecken und ganz, ganz wenige Neubaustrecken ergänzt wurde. Von daher gab es keine wirklich nennbare Fahrradinfrastruktur. Man muss vielleicht eine Ausnahme dazu sagen oder eine Motivation. Das sind natürlich die Betriebe, die immer ein Interesse hatten, Arbeitskräfte zu bekommen und zu binden. Also sie haben in jedem Betrieb der DDR eine Fahrradabstellanlage gehabt. Nicht, weil die verpflichtend war, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ob es dazu eine gesetzliche Verpflichtung gab, aber weil einfach man den Leuten was bieten wollte und die Notwendigkeit bestand. Ich hatte vorhin über den Pendlerverkehr ja schon gesprochen. Und diese Fahrradabstellanlagen waren gerne raumsparend. Also man hat das Fahrrad so schräg hoch, Sie wissen den Fachbegriff vielleicht besser, wie es heißt, platzsparend eingeparkt und hatten dann auch gerne ein Dach darüber, weil man natürlich seinen Sattel, es gab auch Ledersättel in der DDR, schön schützen wollte. Interessant ist vielleicht noch, dass alle Fahrradschlösser, die es in der DDR zu kaufen gab, heute eher homöopathischen Charakter haben würden, wo man denkt, bitte nicht husten, es könnte aufgehen dabei. Fahrraddiebstahl gab es natürlich auch in der DDR, war aber nicht im Ansatz so weit verbreitet, wie wir es heute kennen. Das heißt, man hatte auch gar nicht die Notwendigkeit, sein Fahrrad zu sichern. Und wenn es wegkam, ist es in der Regel kein organisierter Bandendiebstahl gewesen, weil das war in der DDR schlicht und einfach durch den hohen Grad an Überwachung und an Polizei nicht möglich und durch die Grenzlage, also sie konnten ja bestenfalls Richtung Osten etwas stehlen, aber es gab überhaupt keine Schlepperbanden, keine Händlersysteme, was Fahrraddiebstahl angeht. Wenn, dann war es eher der Diebstahl in der Kneipe, nachts im alkoholisierten Zustand nach Hause wollend, da steht ein Fahrrad, das schnappe ich mir jetzt mal und fahre damit los. Es war in der DDR zum Beispiel überhaupt nicht üblich, wenn man kurz mal zum Bäcker ging, das Fahrrad davor abzuschließen. Wenn man so wie heute eine Minute zum Bäcker geht, Brötchen holt, würde man es in der Regel immer abschließen. Hätte man das damals zu DDR-Zeiten gemacht, hätte man einen Vogel gezeigt bekommen dafür. Damit sind wir auch hier schon wieder am Ende angekommen. Im nächsten und vorerst letzten Teil der Reihe werden wir uns der Bedeutung des Fahrrads in der beginnenden Bundesrepublik widmen. Dabei spielen vor allem die Fragen der Motorisierung und des Städtebaus eine Rolle. Bis dahin, gute Fahrt!